erschlagen. Die Mütter und Schwestern genommen. Wir hätten den Vater gefressen. Zu unserem Nutzen und Frommen. Na schön, dann haben einige von uns aber zu wenig abbekommen. Und ich bin einer, der nicht genug gehabt hat. Ich hab immer noch Angst, ich werd nicht satt. Die haben auch heute noch Hunger. Die zu kurz gekommenen Brüder. Und an dem sehr alten Hunger erkennen sie sich immer wieder. Und an dem Hass auf die anderen satten Familienmitglieder. Und ich bin einer, der nicht genug gehabt hat. Ich hab immer noch Angst, ich werd nicht satt. Und schwappen die Kannen auch über, wenn auch die Fleischbänke brechen. Der Hunger ist viel zu alt und lässt sich jetzt nicht mehr bestechen. Und es werden die leiblichen Brüder miteinander jetzt nicht mehr sprechen. Und ich bin einer, der nicht genug gehabt hat. Ich hab immer noch Angst, ich werd nicht satt. Ausgehungerten Brüder wollen es nicht länger ertragen. Sehr schnell muss man daher verteilen die Beute für Schwanz und Magen. Nach den nächsten Massakern nämlich sind alle Verwandten erschlagen. Und ich bin einer, der nicht genug gehabt hat. Ich hab immer noch Angst, ich werd nicht satt. Moral dieser Fabel vom Hunger und Streit: Man kommt zu diesem bekannten Ergebnis, auch nach Dr. Freud.